Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin ja schon mit Hochdruck am Plan für die angekündigte Roomtour hier, die ich machen will. Also ich will euch ja einmal zeigen, wie ich hier wohne in meinem Haus. Und dafür habe ich mir gedacht, brauche ich auf jeden Fall einen Kameramann. Und deswegen plane ich jetzt gerade schon, spreche mit verschiedenen Freunden, wer sich da am besten vereignet, wer auch Bock und Zeit hat, mich dann einfach mal zu filmen. Weil ich dachte, es ist einfach ein bisschen, es zeigt mehr, es ist ein bisschen unterhaltsamer oder beziehungsweise auch dynamischer, wenn die Kamera von jemandem geführt wird, der mich filmt, wenn ich hier durchgehe. Und ist nicht so statisch, wenn ich die Kamera jetzt auf meinem Stativ hier, ich habe noch so eine schöne Canon-Kamera, und wenn ich die jetzt hier auf dem Stativ irgendwo aufstelle und das ist dann mir ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, so ein bisschen stumpf. Da steht die Kamera da, ich stehe davor, rede, muss das Video cutten, stell die Kamera woanders hin, rede. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen stumpf und deswegen habe ich gedacht, das ist einfach ein bisschen dynamischer, wenn das eine echte Roomtour wird, also eine Führung. Und deswegen plane ich gerade mit dem zweiten Mann, wie wir das am besten machen, weil so wie es aussieht, ist das ja nicht mehr weit weg mit den 1000 Abonnenten, was ich angekündigt habe. Und dann möchte ich auch auf jeden Fall diese Roomtour fertig haben, wenn das soweit ist. Also macht ein bisschen langsamer mit den Abonnenten. Nein, Spaß, macht ruhig so schnell ihr wollt. Ich schaffe das schon, ist kein Ding. Sonst mache ich es halt einen Tag später oder 2 Tage später, aber auf jeden Fall für 1000 Abonnenten-Special wird auf jeden Fall eine Roomtour werden. Und das ist auch mir eine wichtige Sache, auch so als Erinnerung an dieses Haus hier. Weil es ist wirklich schön, ich habe hier eine Feldrandlage, wie gesagt, ich gucke hier 2 Kilometer weit bis zum Wald. Ja, ungefähr kommt hin. Oder 1 Kilometer, das ist schwer zu schätzen. 1,5 Kilometer vielleicht. So, auf die weite Sicht ist immer ein bisschen schwer zu schätzen, wie weit das ist. Ja, deswegen, also ich habe mich gefreut, dass ich das hier haben konnte. Und das soll auch das Thema des heutigen Videos sein. Meine Wohnungssuche in der gynozentrischen Gesellschaft. Und da habe ich wirklich einiges erlebt. Und da will ich auch gleich mal ein bisschen was zu erzählen. Aber deswegen freue ich mich auch nochmal zurück zur Roomtour. Deswegen freue ich mich besonders auf diese Roomtour. Einfach um auch dieses Video als Erinnerung einfach zu haben. Weil, wie gesagt, ich mag das hier. Ja, komme ich auch zum Ende nochmal drauf, warum ich diese Erinnerung mitnehmen will. Ja, Männer, wie der ein oder andere aus meinen Videos vielleicht schon mitbekommen hat, ist es ja so, dass ich 2011 mit meiner Freundin zusammengekommen bin. 2013 haben wir den Ponyhof gekauft und bis 2019 habe ich dann da gewohnt. Also wie gesagt, ich habe dann Mitte 2019 den Entschluss gefasst, dass ich meinen eigenen Weg gehen werde. Also ich habe die Red Pill-Inhalte verinnerlicht und von da an waren mir die Augen geöffnet und mir war völlig klar, dass ich mit dieser Frau meinen Weg nicht weitergehen werde. Das funktioniert einfach nicht. Sie ist unkorrigierbar, sie hat so viele rote Flaggen, die ich zwar vorher schon irgendwie gesehen habe, aber mir auch nicht so wahrhaben wollte vielleicht auch. Ich habe das ganz klar vor mir gesehen, dieses ganze Fehlverhalten, diese Respektlosigkeit, diese Unkorrigierbarkeit, diese Realitätsverweigerung, die sie einfach an den Tag gelegt hat und habe dann den Entschluss gefasst, okay, ich ziehe aus, ich verzichte auf meinen Teil, den ich gehabt hätte von diesem Haus. Mit Sicherheit, ihr habt das Video bestimmt gesehen, ich verlinke es hier am Ende des Videos nochmal. Also 500.000 wäre mein Benefit gewesen, mindestens, wenn wir das Haus 2023 außerhalb der Spekulationsfrist verkauft hätten. Habe ich Abstand von genommen, weil ich entschieden habe, dass mir mein Seelenfrieden, meine psychische Gesundheit und mein Lebensglück einfach viel mehr bedeutet, als mich jeden Tag mit dieser Frau rumzuplacken. Wirklich jeden Tag. So ein uneinsichtiges Exemplar habe ich nicht gesehen. Meine einzigen Möglichkeiten, sie im Zaum zu halten, also die war für Argumente nicht zugänglich, nicht führbar, einfach total kompliziert. Und da mir ja die Hände gebunden sind, sie anderweitig zu disziplinieren, blieb mir nichts außer meinen eigenen Weg zu gehen. Und nachdem mir das dann alles bewusst geworden ist, habe ich dann, wie gesagt, und man muss auch mal meine Situation verstehen. Also ich habe da mit mir gerungen, weil das ist natürlich eine Überlegung, die natürlich monetär Konsequenzen hat. Weil wie wir alle wissen, 500, 600, 700.000 Euro Gewinn zu haben. Und wie gesagt, ich hatte ja schon fast 7 Jahre durchgestanden davon. Und nur noch 3 Jahre durchstehen zu müssen für diesen Gewinn. Und auf diesen Gewinn dann zu verzichten, das war für mich schon eine Überwindung. Also meine Überlegungen waren dann nicht mehr groß in Form von Liebe oder in Form von Frau. Das war auch durchhalten oder nicht durchhalten, das Ganze, um Zugriff zu diesem Kapital zu bekommen. Ich habe dann aber entschieden, dass dass das Geld, ich werde das nochmal verdienen können und nochmal verdienen können, ohne diese Alcatraz-Kugel an meinem Bein. Das habe ich jetzt so für mich verstanden und dann da auch verstanden, sodass ich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich gehe. Ich gehe, ist egal, was da mit diesem Haus ist, ist egal, was mit diesem Geld ist, soll nicht mehr meins sein. Weil mir, wie gesagt, mein eigener Weg wichtiger war als oder wichtiger ist als dieses Geld. Ich habe entschieden, dass ich lieber 1.000 Euro Miete zahle, um unter einer Brücke zu wohnen, als länger mit dieser Frau zusammen zu wohnen. Und ihr müsst natürlich verstehen, jetzt haben ja der ein oder andere hat in den Kommentaren geschrieben, ich wäre gar kein Mann, der seinen eigenen Weg geht. Ihr müsst mal verstehen, oder derjenige, der das schreibt, muss einfach mal verstehen, aus welcher Komfortzone ich mich entschlossen habe, meinen eigenen Weg zu gehen. Also ich hätte finanziell, hätte ich noch 3 Jahre durchgehalten, hätte ich finanziell einen Betrag, einen Verkaufserlös haben können, vor dem viele träumen. Also viele werden in ihrem Leben derartige Beträge auf einem Haufen niemals sehen. Darauf habe ich verzichtet. Und man muss natürlich auch sehen, ich habe mietfrei gewohnt. Also ich hatte Miet- und Nebenkosten frei. Das Haus trug sich komplett von selbst. Und auch darauf habe ich verzichtet und habe gesagt, okay, ich gehe lieber raus, ich zahle lieber Miete für mein eigenes Haus, als dass ich weiter mit ihr zusammen wohne. Mietfrei. Und also muss man mal überlegen, was mir mein eigener Weg wert war. Ich habe auf 500.000 mindestens verzichtet und natürlich auch auf locker 6.000, 7.000 Euro im Jahr an Mietkosten quasi, weil ich habe, wie gesagt, mietfrei auch noch gewohnt. Also ich habe maximal diese Komfortzone, die finanzielle Komfortzone verlassen, um meine seelische Komfortzone zu betreten. Das ist einfach ein Trade, ein Handel, den ich gemacht habe. Ich habe dafür bezahlt, für meinen eigenen Weg. Und es ist jeden Cent davon wert, kann ich nur sagen. Es ist tatsächlich so. Hier alleine zu wohnen, diesen Seelenfrieden zu haben, sich nicht mehr mit ihren irrationalen Problemen rumplacken zu müssen, ist einfach unbezahlbar. Ja, was ich ja ursprünglich in diesem Video sagen wollte, ist der Weg meiner Wohnungssuche. Also ich habe ja Mitte letzten Jahres den Entschluss gefasst, dass ich mit ihr nicht mehr zusammenleben möchte. Auf gar keinen Fall. Und dann habe ich natürlich begonnen mit der Wohnungssuche. Und jetzt müsst ihr wissen, ich bin selbstständiger Immobilienmakler. Ich bin finanziell stabil, sagen wir es mal so. Ich habe aber auch einen Hund, den ich mitnehmen möchte. Und ich bin der geflohene Sklave von der Plantage. Das sind alles so Eigenschaften, die ich natürlich dem Vermieter auch, die fragen einen. Ja. Also wenn man jetzt eine Besichtigung hat, dann fragen einen die... Nee, ich fange mal anders an. Nee, ich mache so weiter. Nee, das ist schon richtig so. Dann fragen einen die Vermieter, warum möchten sie im Laufe der Besichtigung? Was ist ihre Intention? Warum möchten sie dieses Haus oder diese Wohnung mieten? Da habe ich offen und ehrlich gesagt, naja, ich trenne mich von meiner Freundin, sage ich, und ich gehe meinen Weg alleine weiter, habe ich gesagt, und deswegen muss ich ja irgendwo wohnen. Aha. Okay, so. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass man Vermieter sind zu 90%, also 80-90%, die Babyboomer, also die jetzt 60-65-Jährigen. Und dann steht da ein Blue-Pill-Mann neben seiner herrischen Frau, die 65 ist. So funktioniert das. Und die Frau führt in, also wenn man der Frau, die Frau jetzt nicht pleased und ihr nicht wohlgefällig ist, kriegt man die Wohnung nicht. Und das war meine Situation. Also ich habe bestimmt 12, 15 verschiedene Immobilien besichtigt, bis ich endlich dieses Rhein-Mittelhaus hier mieten konnte. Und da war ich wahnsinnig dankbar. Weil es spielt sich genauso ab. Man unterhält sich und unterhält sich eigentlich mit dem Mann, weil man erwartet eigentlich von ihm diese Autorität, aber die hat er nicht. Daneben steht die Frau. Und ich habe schon gemerkt, wie sie hochkocht, die Frau, dass ich mit dem Mann als Autoritätsperson gesprochen habe. Ich weiß, wie das Spiel läuft. Ich kenne das aus dem Immobilienverkauf. Die Frauen treffen da auch die Entscheidung. Der Mann ist nur dafür da, am Ende die Entscheidung der Frau zu unterschreiben und sie mitzutragen. Aber die Frauen treffen die Entscheidungen, die sagen, ihrem Mann happy wife, happy life. Und dementsprechend haben sie ihn darauf konditioniert und die Männer tragen das dann mit. Das ist deswegen im Immobilienverkauf beispielsweise will ich nur das Herz der Frau gewinnen, das weiß ich. Aber bei der Miete habe ich das nicht übers Herz gebracht oder beziehungsweise wollte ich mich diese Gehirnakrobatik nicht machen, um die Frau zu pleasen. Das habe ich nicht getan. Das heißt, ich war gerade, ich war Alpha, ich war bestimmt, ich wusste, was ich wollte, aber ich wusste auch, was ich nicht wollte. Und ich wollte nicht die Vermieterin pleasen. Auf gar keinen Fall wollte ich da auf meiner eigenen Schleimspur ausrutschen. Das habe ich nicht getan. Und ich habe jedes Mal, die wollten mich also immer nicht, mit den Männern bin ich wunderbar klargekommen, aber als ich der Frau gesagt habe, okay, ich trenne mich von meiner Freundin, also nicht meine Freundin hat mich entsorgt, sondern ich trenne mich bewusst von meiner Freundin, das war schon was diese Frauen, die Vermieterinnen, wie gesagt, dieses Babyboomer-Paar, was die Frau von dem nicht hören wollte. Wenn ich gesagt habe, ich trenne mich von meiner Freundin, um meinen Weg alleine weiterzugehen, dann war das für die schon, da hat die mich schon aussortiert. Und wenn ich dann noch gesagt habe, okay, ich habe auch noch einen Hund oder wir haben auch noch zwei Hunde, einer von den beiden Hunden oder auch mal beide Hunde können mal über Nacht oder auch über mehrere Nächte bei mir sein, weil ich wollte da ehrlich sein. Ich wollte nicht, ich bin ja nicht mehr 16, ich brauche nicht heimlich irgendwie auf meiner Terrasse rauchen oder irgendwas irgendwo dran vorbeischmuggeln. Bedeutet, wenn ich irgendwas mache, dann sage ich dem gegenüber, was er von mir erwarten darf. Und also habe ich also ganz gerade kommuniziert, okay, ich habe auch Tiere, die werden dann sporadisch immer mal wieder da sein und auch mal wieder nicht da sein. Ich möchte aber nicht, dass das dann, dass ich das nicht angekündigt habe und dass es da zu Komplikationen kommen kann. Das war das zweite Kriterium, mit dem sie mich aussortiert haben. Das dritte Kriterium war Immobilienmakler, selbstständig. Immobilienmakler stehen nicht hoch im Kurs in dieser Gesellschaft. Und ich habe auch viele E-Mails gekriegt, naja, wenn Sie Immobilienmakler sind, haben Sie ja keine Schwierigkeiten, was anderes zu finden. Hä? Auch ich muss irgendwo wohnen. So. Und ich war natürlich finanziell stabil, dementsprechend auch selbstbewusst. Habe gesagt, wenn die da irgendwelche Bonitätsauskünfte haben wollen, habe ich denen gesagt, ich kann ihnen auch die Miete für ein Jahr im Voraus überweisen, sage ich, wenn das ihre Bedenken irgendwie ausräumt. Und sage ich, besser kann man doch seine Bonität nicht darstellen. Also ich war da sehr, sehr bestimmt, sehr ehrlich und sehr gerade in dem, wer ich bin, wo ich herkomme, was ich will. Das ist halt meine Art. Ich kann das halt nicht anders. Und da wurde ich aussortiert. Also ich wurde für meine Ehrlichkeit aussortiert, ich wurde für meinen Beruf aussortiert, ich wurde dafür aussortiert, dass ich der von der Sklave flüchtende, von der Plantage flüchtende Sklave bin und mit der Hundehaltung, das war halt auch nicht so einfach. Also ich habe ungefähr 3-4 Wohnungen besichtigt, bis ich sehr schnell gemerkt habe, okay, ich komme aus einem Haus, eine Wohnung ist, geht für mich nicht mehr in Ordnung. Ich kann in einer Wohnung nicht mehr wohnen, das ist mir alles zu beengt. Ich habe keinen Garten, so einen kleinen Balkon und so. Da habe ich schnell gemerkt, das geht einfach für mich nicht mehr, weil ich gewöhnt bin, einfach auf größerem Fuß zu leben. Der Hof von dem Haus, wo wir beide gelebt haben, ist so groß wie das Grundstück, auf dem die meisten Leute ihr Haus bauen. Also allein der Hof hat 500 Quadratmeter, da wo ich mein Auto bequem geparkt habe, meine Tür geöffnet habe und mich auf großem Fuß dann bewegt habe. Was heißt auf großem Fuß? Also breitschultrig mit Platz. Das bin ich halt so gewöhnt. Und eine Wohnung mit 6 Parteien und die Autos da irgendwo klein auf klein, da dicht an dicht zu parken, das habe ich schnell gemerkt nach 3-4 Besichtigungen, geht nicht mehr für mich. Und dann habe ich den Entschluss halt gefasst, okay, ich brauche mindestens ein Haus, auch wenn ich alleine bin, ich brauche mindestens 100 Quadratmeter, wenn nicht mehr. Einfach um mich bewegen zu können. Gar nicht, weil ich diesen Raum brauche, aber ich brauche diesen Platz. Das habe ich sehr schnell für mich gemerkt und von da an habe ich dann auch nur noch Häuser besichtigt. Aber wie gesagt, es waren überall diese Babyboomer-Pärchen zu 90% und die meisten haben mich aussortiert, die wollten mich nicht mehr. Nicht die Männer, sondern die Frauen. Die Frauen, für die war ich nicht kompatibel, die haben mich nicht akzeptiert, weil sie sehr schnell gemerkt haben, okay, der Typ lässt sich nichts sagen, der Typ weiß, was er will, der geht seinen eigenen Weg. Das passte nicht mit ihrer gynozentrischen Weltanschauung zusammen, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte den Kampf meines Lebens aber alleine fortsetzen. Und ich war halt sehr, sehr gerade mit dem, was ich gesagt habe. Dass ein Freund schon von mir gesagt hat, wieso bist du denn so ehrlich, sagt er, du weißt es doch besser. Warum sagst du nicht, warum verschweigst du denen nicht, dass du einen Hund hast? Und warum verschweigst du denn dieses oder jenes nicht? Ich sage, nö, so auf dieser Basis möchte ich das nicht beginnen, habe ich gesagt. Ich möchte 100%, ich verstell mich auch nicht mehr. Und ich möchte auch nicht mit meinem Hund da irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn mein Hund da ist und mein Vermieter mich damit konfrontiert, dass ich ihm das hätte im Vorfeld sagen müssen. Und da hätte er ja dann auch recht gehabt, der Vermieter. Also das hätte ich im Vorfeld sagen müssen und und deswegen habe ich das auch im Vorfeld gesagt, aber das waren auch diese Kriterien, warum ich die meisten Häuser nicht gekriegt habe. Die wollten mich nicht. Und dann hatte ich auch den Fall, also ich weiß nicht, wie viele Häuser, ich habe fast 15 Besichtigungen, glaube ich, gemacht. 3-4 Wohnungen und bestimmt über 10 Häuser habe ich besichtigt. Und das war aber auch so, dass mich, also entweder wollten die mich nicht, das war zu 70-80% der Fall, und bei 3 Häusern, die ich besichtigt hatte, wollte ich die Furie auch nicht. Also die Frauen, also wahrscheinlich bei mehr, aber die wollten mich ohnehin schon nicht, das hat man gleich gemerkt, und bei vielen Vermieterinnen, da wollte ich auf gar keinen Fall von dieser Frau irgendwas mieten. Das waren Frauen, die waren wirklich rough, also das waren diese typischen Frauen mit den Haaren auf den Zähnen und auf der Zunge, mit denen wollte ich keine Art von Mietverhältnis, Geschäftsbeziehung, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Das habe ich sofort entschieden, dass ich danach wieder in meinem Auto saß und dachte, oh mein Gott, von der miete ich nichts, ich möchte mit dieser Frau nichts zu tun haben. Und was wirklich erstaunlich ist, was man dann merkt, ist, wie diese Männer neben ihren Frauen stehen. Die haben nichts mehr zu sagen. Die können nichts entscheiden. Die können das nur abnicken, was die Frauen machen. Die Frauen ziehen durch. Die Frauen führen die Gespräche. Das ist also wirklich verrückt. Wir leben in einer gynozentrischen Gesellschaft. Die Frauen haben komplett das Steuer übernommen. Die Männer sind also wirklich, wirklich entmachtet. Die sind absolute Betas. Ich habe keinen Alpha-Mann gesehen auf meinen Besichtigungen, als ich mir mein eigenes Haus gesucht habe. Dann habe ich jetzt zum Schluss dieses Haus hier. Das ist bei uns zwei Orte weiter. Und das hatte einen Haken, komme ich gleich zu. Jedenfalls habe ich hier die Besichtigung gemacht. Und jetzt muss ich auch mal wieder eine Lanze für eine Frau brechen. Also ich habe hier eine Vermieterin. Und diese Vermieterin, ich war auch genauso ehrlich wie überall. Ich habe gesagt, ich trenne mich, ich bin quasi Feminismusflüchtling, habe ich sogar tatsächlich zu ihr gesagt. Also ich kann nicht mehr weitermachen mit meiner Freundin, sage ich, ich muss meinen eigenen Weg fortsetzen, sage ich mal, den Kampf meines Lebens alleine und irgendwie muss ja weitergehen, deswegen suche ich. So. Und ich bin ja ehrlich, ich mache ja nichts. Ich gehe ja nur ins Bett, ich rauche nicht im Haus, ich rauche ja generell nicht mehr, ich mache keine Partys, hier findet nichts statt. Also ich lebe nur hier, komme nur hier rein, setze mich hier hin, gehe schlafen, fahre zum Sport, mache hier mein Business am PC, fahre zu Kunden und so weiter. Also eigentlich mache ich gar nichts, ich bin Traummieter. Gut, mit der Frau konnte ich mich dann verständigen. Und das Interessante ist, sie hat einen jungen Sohn, der auch gerade wohl eine Trennung hinter sich hatte. Das ist auch so 20 oder so. Und die hatte vollstes Verständnis für mich. Also da habe ich schon gemerkt, okay, die hat nichts gegen mich. Die konnte das irgendwie nachvollziehen, dass ich auch ein Mensch bin, also weil sie auch einen Sohn hat, hatte irgendwie eine Connection zu mir, dass sie mich nicht abgelehnt hat, einfach aufgrund dessen, was ich will. Und dafür bin ich auch wirklich dankbar. Also man kann nicht alle Frauen über einen Kamm scheren, aber schon 99,5% ohne weiteres. Und so bin ich dann hier an dieses Haus gekommen. Bin ich auch wirklich dankbar für. Das sollte auch wirklich so sein, dass ich all die anderen Dinge vorher nicht kriege und das jetzt hier kriege. Also das hat sich gefügt, muss man tatsächlich sagen. Allerdings hat dieses Haus hier, und deswegen, das wollte ich ja jetzt noch sagen, deswegen hat diese Roomtour für mich auch eine besondere Bedeutung, dass ich mich sehr darauf freue, auch dieses Video danach noch zu haben. Also einmal, dass ihr es seht und einmal, dass ich es danach auch für mich behalten kann, weil mein Mietvertrag hier ist tatsächlich befristet. Das war der Haken quasi. Also meine Vermieterin, stand auch schon so im Internet, deswegen habe ich auch so gehadert, so jetzt rein und nur für 2 Jahre quasi. Also mein Mietvertrag läuft jetzt, der hat ein Enddatum und das ist Dezember 2021. Also Dezember 2021 muss ich hier wieder raus. So. Aber wie gesagt, ich bin ein Mann, der seinen eigenen Weg geht. Ich bin Alpha, ich hatte keine Angst davor. Also ich habe keine Angst davor, aus meiner Komfortzone rauszugehen und mit den Dingen zu hasseln, wie sie auf mich zukommen quasi. Und deswegen habe ich gesagt, okay, mache ich. Mach den Deal. Mir gefällt das Haus, wenn Sie mich wollen, ich will Sie auch, habe ich gesagt. Und ich habe auch gut verhandelt. Also ich konnte die Miete noch ein bisschen nach unten korrigieren, weil ich auch argumentieren konnte. Also ist es so, dass Ihr Sohn dann hier einzieht in dieses Haus. Das ist klar, der macht jetzt irgendwo Ausbildung. Und wenn mein Mietvertrag hier ausläuft, wird dann nahtlos Ihr Sohn dann hier einziehen. Kann ich auch verstehen. Für Eigenbedarf hat sie ganz klar im Internet auch so kommuniziert und so weiter. Deswegen hatte ich erst ein bisschen gehadert, ob ich das mache. Aber wie gesagt, es war eine tolle Option, das hier zu haben für diese Zeit jetzt. Und ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, kann hier mein Business noch ein bisschen boomen lassen und muss dann meinen eigenen Weg fortsetzen quasi, muss dann hier wieder raus. Ich habe aber gut verhandeln können, auch gerade aufgrund dieser Situation, konnte ich nochmal die Miete um 150 Euro nach unten verhandeln, weil ich auch argumentiert habe, so einen Mutigen wie mich wird sie jetzt möglicherweise gar nicht kriegen. Weil wer mietet denn bitte jetzt so ein Haus, wenn er weiß, er muss 2 Jahre später wieder raus? Also die meisten Leute können das ja auch, ein Umzug ist ja auch mit Aufwand verbunden. Also wenn man jetzt nicht so minimalistisch lebt wie ich, dann hat man ja eine wahnsinnige Ausstattung, die man mitbewegen muss. Und ein Umzug ist ja auch mit Kosten verbunden, so. Das heißt, alles moven rein, alles wieder moven, in 2 Jahren wieder raus. Das ist ja für viele nicht zu stemmen. Diese ganzen Kosten, das alles zu bewegen, ist ja jetzt, sage ich mal, für ein ich bin auch ein normaler Mensch, aber für einen, sage ich mal, finanziell vielleicht nicht ganz so stabilen oder jemand, der einen größeren Haushalt hat, Familienvater, Frau, Kind, ein Kind, die können nicht mal eben sagen, okay, ich ziehe da jetzt für 2 Jahre rein und ziehe dann für 2 Jahre weiter ins Ungewisse. Auf diese Art und Weise kann sich halt nicht jeder bewegen. Das war ein Vorteil, den ich hatte, sodass ich gesagt habe, okay, das ist eine Sache, die kann ich handeln, lass uns das machen. Und deswegen konnte ich die Miete sogar tatsächlich noch nach unten verhandeln, weil sie auch wusste, okay, dass ihre Vermietposition auch nicht besonders stark ist, aufgrund dieser Tatsache, dass sie halt nur für 2 Jahre vermieten wollen. Und so war ich dankbar, dass ich endlich was hatte, dass ich dann zum 1.12. hier einziehen konnte. Und also letztes Jahr, 2019. Und sie war auch dankbar, dass sie mich als Mieter hat. Das passt. So. Und deswegen freue ich mich also auch besonders über diese Roomtour, dass ich das dann halt einfach mitnehmen kann. Weil, wie gesagt, ich bin gerne hier. Es ist ein schönes Rhein-Mittelhaus. Und ich kann hier meine Ruhe genießen. Und war der Frau auch dankbar, dass sie quasi mich nicht abgelehnt hat als Mann. So weit ist das schon gekommen. Also, dass man dann quasi als Mann von der Gesellschaft, muss ich wirklich sagen, die Gesellschaft, also diese 15 Besichtigungen, die ich gemacht habe, hat mich abgelehnt. Aufgrund der Tatsache, dass ich quasi, das hätte ich mir auch nie vorstellen können. Also ich war, wie gesagt, ich bin finanziell sehr stabil, fahre mit einem dicken Auto vor, weiß mich zu artikulieren, bin selbstständig, alles läuft bei mir. Und trotz all dieser positiven Eigenschaften wurde ich abgelehnt. Also da habe ich schon, das war krass. Also ich dachte normalerweise, dass ich mit Geld quasi mir Tür und Tor öffnen kann. Aber das war noch nicht genug Geld für den Mietmarkt. Zum Kaufmarkt, okay, ist was anderes, klar, kaufen kann man immer. Aber für Mieten, und mehr wollte ich ja nicht, weil ich ja nicht wusste, wo geht die Reise meines Lebens hin. Ich wollte mich jetzt nicht mir irgendwas ans Bein binden, weil Immobilie kaufen ist auch mit horrenden Kosten verbunden. So, wenn ich jetzt überlege, was ich jetzt hier in der Zeit an Miete zahle, das ist überschaubar. Da hätte ich viel mehr Grunderwerbsteuer bezahlt, nur dafür, dass ich überhaupt das Haus kaufen darf. Hätte noch keinen Cent quasi in den Abtrag gepumpt. Und das sind so andere Dynamiken, aber das gehört jetzt auch gar nicht in dieses Video. Deswegen war ich froh, dass ich das hier, wie gesagt, habe. Und Ende nächsten Jahres muss ich hier wieder raus, tatsächlich. Und da ich jetzt vollumfänglich redpilled bin, also was diese ganze Gesellschaft anbelangt, was mein eigenes Leben anbelangt und so weiter, wird es auch noch spannend, wie mein weiterer Weg dann weitergeht. Weil, wie gesagt, ich werde kein Haus mehr kaufen, in das ich mit einer Frau beziehungstechnisch irgendwie leben möchte. Ich werde keine Kinder mehr kriegen. Und also dieser ganze Blue-Pill-gesellschaftliche Traum hat sich bei mir ausgeträumt. Das ist alles vorbei. Ich bin red-pilled von der ersten Haarspitze bis in den Zehennagel rein. Und das ist also für mich quasi abgehakt. Ich geb mich da keinerlei Illusion mehr hin. Das bedeutet übersetzt, was mache ich jetzt? Irgendwo in einer Wohnung zu sitzen, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um Steuern zu zahlen, um wieder in der Wohnung zu sitzen und schon ist wieder Winter, schon mach ich wieder die Heizung an und laufe hier im Regen, im Dunkeln durch die Gegend, die Tage werden wieder wahnsinnig kurz. Das ist alles irgendwie nicht mehr das Leben, so wie ich mir das vorstelle, weil ich habe immer gesagt, wir in Deutschland, sage ich, wir leben hier im Land der steifen Nacken. Also immer läuft man so ins Auto schnell rein, es regnet, kalter Wind peitscht einem da rein. Die Zeit kommt ja schnell. Wir haben ja hier nur 4 gute Monate. Danach geht das alles wieder runter. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Also ich habe für mich jetzt, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Das heißt, entweder ich werde finanziell Durchbruch erreichen, dann gehe ich natürlich in eine schöne Villa, so wie ich mir das vorstelle, irgendwo an der Côte d'Azur. Sollte ich das nicht in der Zeit so erreichen, dann werde ich Vanlife gehen, tatsächlich. Also wenn ich jetzt hier Ende ausziehen muss, im Dezember 2021, werde ich mir einen T5 California kaufen oder einen Ducato Adria, obwohl der mir schon wieder zu groß ist, der fährt schon wieder zu wenig wie ein PKW. Da werde ich nochmal ein gesondertes Video zu machen. Also ich werde tatsächlich mir einen T5 California kaufen und werde dann runter erstmal an die französische Südküste, da unten Spanien, Südspanien, Portugal, da werde ich den Winter verbringen. Und wenn das dann hier wieder bergauf geht mit dem Wetter, dann fahre ich wieder hoch. So ist mein Plan. Vielleicht werde ich Kimber mitnehmen. 2 Hunde werde ich nicht mitnehmen können, aber 1 Hund werde ich mitnehmen können, dass wir dann schön im Mittelmeer zusammen planschen. Mal gucken, wie ich das alles mache. Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Ich werde meinen ganzen Hab und Gut quasi alles zu Euro machen und so geht das dann weiter. Und mal gucken, wo das Leben mich hinführt. So ist das, wenn man seinen eigenen Weg gehen kann. Und das kann ich. Ich muss sagen, es ist spannend, es ist aufregend. Hätte nie gedacht, dass mein Leben mal in eine solche Richtung führt. Aber wie sagt man so schön, wenn man den lieben Gott zum Lachen bringen will, dann soll man Pläne machen. Und deswegen habe ich diesen Entschluss so für mich gefasst, weil es wird nichts Schöneres geben, als in diesem Auto wach zu werden, im Meer schwimmen zu gehen, sich einmal abzuduschen. Es gibt eine Außendusche dran, voll cool. Drückt man drauf mit so einer Pumpe, kann man sich außen abduschen, ist man wieder fresh. So, dann kann man eine Kleinigkeit essen, liest man ein Buch, schon muss ich wieder Mittagsschlaf machen. Also so ein Tag ist ja auch kurz, wir wissen es. Also kaum ist morgens, ist ja schon wieder 17 Uhr, ist schon wieder abends, ist schon wieder dunkel, ist schon wieder der nächste Tag. Das Leben hat irgendwie mehr zu bieten als nur dieses, ich sag mal vorsichtig, hier bei uns überleben die Menschen ja auch nur. So, wir leben zwar irgendwie in der First World, aber eigentlich überleben wir nur. Von Tag zu Tag zu Tag zu Tag, von Rechnung zu Rechnung. Und irgendwie lebt hier keiner so richtig. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Chance, die ich sehe. Und dafür bin ich auch wirklich dankbar, muss ich sagen, dass ich die Möglichkeit habe, das zu tun, den Freigeist habe, das zu tun, dass ja, die Führung des Allmächtigen mich quasi bis hierhin geführt hat. Dafür bin ich wirklich dankbar. Und ja, so wird es dann weitergehen. Ich werde euch aber mitnehmen. Es wird weiter jeden Tag ein Video geben. Es gibt jetzt tolle Laptops mit 8-Kerner-Prozessoren von AMD. Da kann ich also wirklich ja, jeden Tag ein Video machen. Mit meinem EU-weiten Business-Vertrag habe ich Flatrate im Internet. Das funktioniert super. Also auch als ich letztes Jahr unten war, an der französischen Südküste zum Beispiel. Internet gibt keinen Abbruch. Ich habe eine Flatrate. Ich kann genau, das ist genauso schnell wie hier zu Hause quasi. Da gibt es überhaupt gar keine Abstriche. So, McFit ist EU-weit, kann ich überall trainieren. Also ich freue mich, wird eine spannende Zeit, ist aufregend. Ja, das ist Stand der Dinge. Und ja, also auch von dieser ganzen Vanlife-Geschichte, wenn ich dann da bin, werde ich also auch Videos machen. Also wenn ihr bei mir bleibt, werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie es mit mir weitergeht. Und ich bin auch gespannt. Ja, Männer, so ist der Lauf der Dinge. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir einen Daumen hoch für das Video. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da. Und dann bis morgen. Tschüss.